Zweites Buch. Erstens an Augustus. Teil 2. Von Briefe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Zweites Buch. Erstens an Augustus. Teil 2. Zart und lallende Lippen des Knäbleins bildet der Dichter. Und unsauberen Reden entwendet er jetzo das Ohr schon. Bald auch gibt er dem Herzen Gestalt durch freundliche Lehren, störrischen Sinn einschränkend und Zorn und neidische Missgunst. Biedere Taten erzählt er und stellt aufgehenden Zeiten Beispiel älterer Kund. Auch Dürftigkeit labt er und Schwermut. Keusche Knaben gesellt des Gemahls unkundigen Mägdlein. Woher lernten sie flehn, gab nicht die Kamene den Sänger. Mitleid heischet der Chor und fühlt annahende Gottheit. Schmeichelnd lockt er den Wolkenerguss mit gelehretem Anruf. Krankheit wendet er ab, grauenvolle Gefährlichkeit bannt er. Frieden auch schafft er dem Land und schafft ein gesegnetes Fruchtjahr. Himmlische sühnt der Gesang, der Gesang selbst Mächte des Orkus. Vormals pflegte der Tapfre bei wenigem glückliche Landmann, hat er die Früchte verwahrt, an festlichen Freuden erlabend, Leib und Seele zugleich, die in Hoffnung des Ends die Beschwer trug, samt den Genossen des Werks, dem redlichen Weib und den Kindern. Tellus zur Sühn ein Ferkel und Milch dem Silvanus zu opfern. Blumen und Wein dem Gemahner an flüchtige Zeit, dem Geburtsgott. Bald bei der Feier erhub sich der fescenische Mutwill, welcher im Wechselgesang dorfmäßige Schmähungen ausgoss. Diese dem kehrenden Tage des Jahrs willkommene Freiheit trieb ihr gefälliges Spiel bis bitterer schon in des Angriffs offene Wut sich der Scherz umwandelte und ungestraft nun drohend die edelsten Häuser durchschritt. Laut klagte, wen boshaft faßte der blutige Zahn. Auch kam angetroffenen Sorge, ob der gemeinschaftlichen Begegnis. Ja, ein Gesetz noch gab bei Strafe Verbot, in bösem Liede zu schildern, Leben und Art. Man wandte den Ton durch Schrecken des Knüttels gutes hinfort zu reden und wohl zu vergnügen genöthigt. Hellas, eben bezwungen, bezwang den trotzigen Sieger. Kunst in das Bauerngefild in Latium tragend. Hinweg schwand jetzo der struppige Vers der Saturnische. Widrigem Unrat folgete reinlicher Schmuck. Doch so langwierige Zeit durch, immer bis heute bestehn nachbleibende Spuren des Feldes. Denn spät lenkte der Römer auf griechische Werke den Blick hin. Und nach punischen Kriegen beruhiget, forscht er zuerst, was Sophokles doch und Thespis und Aeschylus Nützliches brächten. Bald auch übt er Versuch, was treu umsetzen sich ließe. Und er gefiel sich selbst von Natur hochstrebend und feurig. Denn sein Geist haucht tragisch genug, voll glücklicher Wagnis. Aber er scheut Unweise, wie Schimpf, ausstreichen und ändern. Mancher glaubt, weil den Stoff die Komödie holt aus Gemeinheit, habe sie weniger Schweiß, und dennoch hat sie um so viel mehr der Beschwer als minder der Nachsicht. Schaue doch Plautus, welcher Gestalt er die Rolle beschirmt des verliebten Epheben. Wie er den zähen Papa, den gefeimten Kuppeler, aufführt. Welch ein Meister Docennus erscheint im gefräßigen Tischfreund. Mit wie schlottrigen Socken am Fuß er die Bühne durchschlendert. Denn er eilet den Pfennig nur flugs in den Beutel zu schieben. Ruhig sodann, ob Fall, ob aufrecht stehe das Schauspiel. Wen zur Bühne den Ruhm auf wehendem Wagen einhertrug. Diesen entseelt ein Hörer, der gähnt. Ein Geflissner bläht ihn. So gar klein, so nichtig ist das, was die Seele voll Ruhmsucht niedriget oder erhöht. O, hinweg Spielwerke, wofern mich hager die fehlende Palm und fett die verliehene heimführt. Selbst den kühneren Dichter erschreckt und scheuchet noch dieses, dass die Mehrern an Zahl, an Gewicht und Ehre die Mindern, ungeschlacht und verkehrte, die stracks mit Fäusten bereit sind, stimmet der Ritter nicht ein, mit Geschrei oft mitten im Schauspiel Bären und Baxer verlangen. Denn das macht Späße dem Völklein. Aber dem Ritter sogar verzog sich vom Ohre die lust schon ganz nach dem schweifenden aug und der nichtigen freude des anblicks an vier stunden und länger enthüllt die szene der teppich während der reisigen trupp und des fußvolks rotten sich tummeln bald ziehn könige traurig die händ auf dem rücken gefesselt gallischer wagen gewühl troßkarren und kutschen und schiffe elfenbein siegprangt im triumph und ein ganzes korinthus lebt er auf erden annoch wie lachte demokritus ob nun eines partherkamels zweiförmigkeit oder ein weißer elephant anzöge die gaffenden blicke des schwarmes aufmerksamer noch schaut er denn selbst die spiele das volk an weil dies mehr denn der mime belustigung böte den augen ja wohl glaubt er die dichter erzähleten etwa dem tauben eselein märchen ins ohr denn welch machtvolles getön doch übertöne den lärm den umhallt unser theater wie garganergehölz aufbrüllt und tuskische meerflut also tobt das geräusch wo man spiel anschauet und künste und ausländische pracht wann so herglänzend der spieler vortritt auf das gerüst dann schmettert die recht an die linke hat er schon etwas gesagt nein gar nichts was denn gefällt so wolle die gleich der Viole vom Tarentiner gefärbt ward. Dass du jedoch nicht wähnst, was ich weigere, selber zu üben, dies, da es andere treiben mit Glück, veracht ich vor Scheelsucht. Traun auf gespanntem Seile, so scheint mir's, könne dahergehn jener Poet, der das Herz mir so durch Täuschungen ängstigt, wild aufgeregt, hinschmelzet, mit eitlem Schrecken erfüllet, Magiern gleich, und bald gen Thebe mich, bald gen Athen führt. Aber auch denen, wohlan, die sich Lesenden lieber vertrauen, als zuschauender Stolz ausstehn und launigen Ekel, gönne der Pfleg etwas, wo Apollons würdige Stiftung gern mit Schriften du füllst und die Schar der Begeisterten anspornst, dass sie noch eifriger klimme zu Helikons grünendem Gipfel. Zwar viel Übles tun oft gegen uns selbst wir Poeten, dass ich die eigenen Reben mir stümmele. Wenn wir ein Buch dir reichen in ernstem Geschäft und in Müdigkeit wenn wir empfindlich nehmen daß etwa ein freund ein verslein wagte zu tadeln wenn wir gelesene stellen noch einmal lesen ohn aufruf wenn wir betrübt wehklagen daß nicht einleuchte die arbeit unsere kunst und die feine des zartgesponnenen liedes wenn wir hoffen es komme noch dahin daß wie du eben ausgeforscht ein gedicht arbeiten wir stracks du gefällig uns einladest vor mangel bewahrst und zu fertigen nötigst doch wohl lohnte es der mühe sich umsehn welcherlei hüter habe des heiligtums die daheim und im kriege bewährte heldenkraft die kein unwürdiger dichter entweihn darf lieb war einst alexander dem großen könige jener kyrillos der mit versen von schlechter geburt und erziehung richtig die königsmünze bezahlete goldner philippen doch wie schwärzender farbe behandlung flecken und makel leicht abgibt so hat ein poet durch schnödes geschreib oft glänzende taten bekleckst derselbige könig der jetzo ein so lächerlich lied so teuer erkauft als verschwender ließ ein gebot ausgehn daß keiner ihn außer apelles malete daß mit lysippus kein anderer lenkte den erzguß um alexanders heroen gestalt zu ähnlichen wenn man jenen in sichtbaren künsten so scharf urteilenden kenner zu darstellenden schriften der musenbegeisterung riefe schwöre man unter böoten in dunstigem nebel erwuchs er nicht entehren sie dir dein urteil und die bezeugung milderer gunst die sie nahmen mit großem ruhme des gebers deine poeten vergil und varius welche du auskorst auch nicht redender steht ein gesicht im ehernen abbild als im beseelten liede der geist und die sitte der männer nachruhmswürdig erscheint ich selbst nicht wählte gesprächston lieber und rede des staubs als herrlicher taten erhebung lande der welt und ström und gegenden säng ich und schlösser hoch auf berge gestellt und barbarkönige rings auch durch dein göttergeleit vollendete krieg in dem erdkreis fest in verriegelten pforten den friedobwaltenden janus und die dem zagenden parther da du lenkst furchtbare roma wenn mir den wunsch ausführte die kraft doch weder dem kleinen liede gemäß ist dein großmächtiger name noch waget meine scham zu versuchen was nicht aushalten die schultern dienstgeschäftigkeit naht sie mit törichtem eifer belästigt mehr noch wenn sie sich stolz in gemessener rede der kunst hebt denn man erlernt weit rascher und präget mit lust ins gedächtnis was man lächerlich glaubt als was man schätzt und bewundert fern die geflissenheit mir die mich ängstiget weder als fratze im nachbildenden wachse mich wo aufstellen zu sehen noch in mißratenen versen mein lob zu vernehmen begehr ich daß nicht feiste verehrung mich schamroth färb und gemeinsam ich mit meinem poeten in offener kiste gelagert wandere nach dem bezirk wo gewürz und pfeffer und weihrauch feil ist oder was sonst einhüllt unnützer papierwust ende von brief 1 teil 2